WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, eine neue Woche beginnt hier bei uns, eine neue Talkwoche. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Schön, dass ihr da seid. Wie immer am Beginn der Woche eine offene Runde, eine freie Themennacht. Ihr könnt euch also gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über was, Telefonnummer 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Rebecca und Rebecca ist 26. Guten Morgen, Rebecca. Hallo. Hallo. Rebecca, weswegen rufst du an? Ich rufe wegen der Sendung an Leben ohne Sex. Mhm, nix. Hatten wir letzte Woche, Mittwoch, genau. Genau. Und ich lebe nicht direkt ohne Sex, aber mit wenig Sex. Was heißt wenig konkret? Ich bin in der BDSM- und Bondage-Szene unterwegs und habe unter anderem auch einen Herrn, mit dem ich mich am Wochenende treffe. Und wir ziehen unsere Lust eben nicht aus dem Sex an sich und auch nicht aus dem Orgasmus an sich, sondern eben aus unserer Spielart an sich. Ah, ich verstehe. Das heißt, du bist letztendlich sehr nah am Sex dran, aber letztendlich praktizierst du ihn nicht im klassischen Sinne. Genau. Was heißt das konkret? Was genau machst du? Praktizierst du? Also es ist so, dass ich der devote Teil bin in unserer Beziehung und eben einen Herrn habe, einen sogenannten Dom. Mhm. Den ja. Dom, mit dem Dom bist du nicht zusammen? Nein, nicht fest. Wie alt ist der Dom? 46. Wie lange hast du den Dom schon? Den habe ich jetzt seit ungefähr einem Jahr. Genau. So, und wie oft triffst du den Dom? Meistens jedes Wochenende, wenn irgendwie Zeit ist. Bei ihm zu Hause? Entweder bei ihm oder bei mir oder wir gehen halt zusammen in Clubs. Und seid ihr das ganze Wochenende dann zusammen? Ja, genau. Also entweder von Freitag auf Sonntag oder von Samstag auf Sonntag dann, je nachdem. So, was passiert jetzt an diesem Wochenende? Nehmen wir mal an, ihr bleibt zu Hause. Dann ist es so, dass wir dann meistens erst noch sprechen, wie unser Tag war, wie unsere Woche war. Mhm. Und irgendwie kommt es dann irgendwie immer dazu, dass dieses Machtgefälle irgendwie präsent wird und dann fängt das Spiel meistens irgendwie an. Also es fängt teilweise mit so Banalitäten an, dass ich irgendeinen Scherz reiße und er sagt, ja, das hast du aber jetzt eine Strafe verdient. Und so fängt das Ganze dann an. Fängt das auch an, indem du dich zum Beispiel anders kleiden musst? Es gibt Leute, die praktizieren sowas, ja, bei uns ist das eher ausgeschlossen. Also er schreibt mir nicht vor, was ich anzuziehen habe oder wenn dann, wünscht er sich sowas und es liegt dann halt an mir, ob ich es erfülle oder nicht. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie eine Strafe zu erwarten habe, wenn ich mal nicht in den geforderten Klamotten mal eben auftauche. Okay, ihr plaudert ein bisschen erstmal über alles Mögliche und dann gibt es vielleicht den ersten Anlass, wo ihr in die Rollen wechselt, so wie du es gerade beschrieben hast. Genau. Bleibt ihr dann den Rest des Wochenendes in diesen Rollen? Mal so. Also es kommt vor, dass wir dann das ganze Wochenende in unseren Rollen bleiben, bis er mich dann sozusagen aus dieser Rolle entlässt und ich wieder nach Hause fahre. Mhm. Oder teilweise merken wir dann auch, es ist gut jetzt, ne? Wir sind irgendwie entspannt nach einer Session und gehen dann da ganz normal wieder dem Alltag so nach. Jetzt musst du uns mal ein bisschen erzählen, was da genau abgeht. Du sagst das Wort Session. Was genau passiert in während einer solchen Session? Mir werden Aufgaben gestellt. Mhm. Das geht von allem Möglichen über, dass ich ihm eine Tasse Kaffee machen soll und ihm die angemessen präsentieren soll. Ist ja noch harmlos. Genau, das ist noch eher harmlos. Dann kann es genauso gut sein, dass er mich in irgendeiner Art und Weise fixiert mit Seilen und ich dann die bestimmte Pose eine bestimmte Zeit lang aushalten muss. Das ist alles Mögliche im Prinzip, was ihm halt gerade so einfällt. Hast du in deiner Wohnung, hat er in seiner Wohnung auch so bestimmte Gerätschaften, wo man dich irgendwie anbinden kann oder weiß ich, was es da alles gibt? Also richtige SM-Möbel an sich haben wir so nicht. Das Einzige, was wir haben, ist halt ein Deckenhaken, an dem er mich auch aufhängen kann. So. wie hab ich mir das vorzustellen, wenn du an dem Deckenhaken aufgehängt wirst? Wie wirst du aufgehängt? Das kommt aus der Bondage-Szene und zwar wird mir eine Oberkörperfesselung angelegt und eine um die Hüfte. Mhm. Teilweise sind auch die Beine da dann mit einbezogen und dann werde ich halt dementsprechend unter der Decke drapiert. Das fängt an mit, dass ich seitlich hänge oder... Du hängst ja quasi seitlich oder quasi waagerecht? Dass du ja mit genau, waagerecht. Waagerecht, unter der Decke. Genau, das kann dann mal sein, dass ich mit dem Rücken zum Boden hänge, mal mit dem Bauch zum Boden oder nur mit der Seite zum Boden hänge. Wie lange hängst du denn dann manchmal unter der Decke? Schwer zu sagen. Ich achte währenddessen nie so auf die Uhr, aber... Eine Stunde oder 10 Minuten oder drei Stunden? Nein, also eine Stunde ist es auf keinen Fall, weil man ja immer auch gucken muss, dass man keine Nerven abklemmt. Ja, genau. Und so weiter. Du Arme. Du wirst noch blau dann, wenn du da hängst. Das eher nicht. Also man achtet ja schon, wenn man die Fesselung anlegt, schon darauf, wo laufen wichtige Blutgefäße lang und Nerven, dass man die nicht abklemmt und so. Okay, das ist schon professionell, dass das bedacht wird. Genau. Hängst du nackt an der Decke? Und wenn du dann da entspannt nackt an der Decke hängst und dein Herr, dein Dom, was macht der währenddessen? Geht der einkaufen oder was macht der? Nein, also der ist die ganze Zeit bei mir. Anders würde das auch gar nicht gehen. Und dann geht er entweder so um mich herum und schaut mich an, dreht mich auch mal im Kreis. Schlägt er dich auch von unten? Ja, das auch. Also wenn du schon an der Decke hängst, dann kann man auch schon mal ein bisschen von unten mit der Peitsche so gegenpitchen, ne? Also wenn schon. Genau. So, ja. Also die Peitsche, der Rohrstock, mal mit der Hand, mal ist er auch so fies und kitzelt mich. Solche Neckereien macht er auch dann? Ja, das ist dann besonders fies. So, ich gehe davon aus, dass ihn das antörnt, wenn du nackt an der Decke hängst und ich gehe davon aus, dass es dich auch antörnt, wenn du nackt an der Decke hängst. Ja. Und ab und zu mal ein paar Schläge auf den Hintern bekommst. Genau. Das ist ja eine hochsexualisierte Zeit dann, Situation. Und du sagst vorhin, dass es selten zum Geschlechtsverkehr kommt. Genau, also es törnt mich an, wenn ich sehe, wie es ihn anmacht. Na, also ich ziehe meine Lust im Prinzip aus seiner Lust. Wie siehst du das, dass es ihn anmacht? Das ist unterschiedlich, das merke ich an seiner Stimme, das sehe ich an seinen Blicken, sofern ich da noch was sehen kann. Da liegt dann so ein Kribbeln in der Luft, an der Art, wie er mich anfasst. Was hat er denn eigentlich an? Zum Beispiel bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel, du hängst an der Decke, nackt. Was hat er an währenddessen? Also entweder ist er noch komplett so in der Freizeitklamotte, in der wir uns dann vorher getroffen haben. Mhm. Oder er steht nur in Jeans da. Mhm. Und ansonsten kann es auch schon mal sein, dass er nackt ist. Aber weißt du, dann leg es doch eigentlich nahe, er ist der Herr, er bestimmt über dich. Er ist total scharf geworden dadurch, dass du eine ganze Weile an der Decke hingst und er irgendwelche Dinge mit dir gemacht hat. Dass er dich runterholt und dass er mit dir schläft. Ja, also es ist ja nicht so, dass wir das dann gar nichts in die Richtung läuft. Ne? Also es kann auch schon mal sein, dass er mich dann fingert, bis ich kurz davor bin und dann einfach aufhört, weil mir der Orgasmus einfach noch nicht gegönnt ist. Mhm. Was natürlich auch eine Qual für dich ist und was dir dann eigentlich aber auch wieder gefällt. Ja, genau. Ja. Und dann ist es natürlich auch ein Bestandteil der Session, dass ich ihn... Blowjob gebe, bis er kommt. Also oral befriedigst? Genau. Mhm. Und das war es dann im Prinzip aber auch teilweise. Es kommt halt nicht immer zum Sex, noch nicht immer während so einer Session. Und es kann auch sein, dass wir dann danach, wenn wir wieder runtergekommen sind, dann klassisch im Bett landen, wie jedes andere Pärchen auch. Das kann auch passieren. Genau, wobei da halt auch immer wieder dieses Machtgefälle mit bei ist. Also wir schaffen es irgendwie nie einen normalen Blümchensex zu haben, sondern irgendwas ist immer dabei. Könntest du dir vorstellen, Rebecca, dich in einen Typ zu verlieben, der nicht dein Herr ist, dein Dom ist und mit dem du so relativ normalen Sex hast? Ich könnte mir schon vorstellen, dass das passiert, ja. Ich könnte mir aber nicht mehr vorstellen, in so einer reinen Stino, nennen wir das ja, Stino-Beziehung, glücklich zu werden. Ach, Stino heißt so ganz... Genau, Stino ist die Abkürzung für stinknormal. Ach, stinknormal, ich verstehe, ja, ja. so ähnlich, wie wir das auch Vanilla sagen. Was sagt ihr, Vanilla? Genau, Vanilla heißen bei uns die normalen Leute von Vanilleeis, weil das die meistgekaufte Eissorte ist. Ah, verstehe. Das ist schon so ein bisschen elitär, ne? Diese Bezeichnung. Ja, genau. Könntest du dich denn auch in einen Dom wiederum verlieben? Ja, das könnte ich auch. Das wär eigentlich ja für dich ideal. Genau, also es ist auch so, dass wir beide generell noch so als Single gelten, dass wir nur so eine Freundschaft plus in Anführungsstrichen haben. Mhm. Und ich suche schon halt nach einem Lebenspartner, der auch dann in dem Sinne mein Dom ist, ja. Ich glaube, wenn man so gestrickt ist und so viel Spaß an sowas hat, ist in so einer Stilo-Beziehung irgendwann die Luft raus. Und du hast wahrscheinlich Sehnsucht nach diesen ganzen Schweinereien. Ja. Oder Ungewöhnlichkeiten, so. Ich will es gar nicht so abwertend sagen. Ja, hat man einmal losgelegt, kommt man da eigentlich nicht mehr von los. So, genau. Wann hast du zum ersten Mal in deinem Leben, in welchem Alter, Blut geleckt? Das erste Mal in Berührung kam ich relativ jung, mit 12 Jahren, so in Papas Pornoheftchen, ein paar Bilder gesehen. Und das erste Mal richtig in Kontakt kam ich aber dann mit 17, als eine Freundin offenbarte, dass sie eine Femdom ist. Mhm. Und ich da halt bei Sessions zugucken durfte, mich ausprobieren durfte. Und darüber kam ich dann in den Kontakt zu der Szene überhaupt, habe die ersten Doms kennengelernt, war auf ersten Partys. Und so hat es sich dann ergeben. So hat es sich ergeben. Und es wird sich wahrscheinlich noch viel ergeben in den nächsten Jahren. Noch viele neue, interessantere Sachen zu erleben. Rebecca, tausend Dank für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Schöne Grüße an deinen Dom. Ja, danke schön. Könnt ihr mir noch ein Autogramm zuschicken? Sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Alles klar. Tschüss, ciao. Danke, tschüss. 0800 220 50. Wo wir gerade bei Blutlecken waren, schon mal jetzt der Hinweis auf unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Da heißt nämlich unser Thema Körperflüssigkeiten. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die zum Beispiel ihr Blut trinken, die vielleicht auch irgendwie, wenn nicht ihr Blut trinken, ihren Urin trinken, ja, vielleicht auch ihr Blut trinken oder vielleicht irgendwas Besonderes an Blut empfinden. Aber dazu gehören natürlich auch ernste Themen wie Inkontinenz oder ich würde gerne mit Leuten sprechen, die unter der Bluterkrankheit leiden, aber grundsätzlich sehr gerne mit Leuten, die bestimmte Körperflüssigkeiten als Fetisch sehen und sich danach sehnen und ja, somit auch ihre Sexualität leben. Körperflüssigkeiten, unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, diese Woche, heute Freitemennacht. Und hier ist Ingrid. Ingrid ist 69 und Werner, 75. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, hallo. Ich kann mit beiden auf einmal reden, das ist gut. Ja, wir sitzen nebeneinander. Sehr gut. Ja, ihr Lieben, weswegen ruft ihr an? Ja, vorab erstmal meinen herzlichen Dank an deine Person und das gesamte Team bei dir. Sehr nett, vielen, vielen Dank. Jetzt sehr freundlich. Zum Ereignis. Ja. Und zwar rief ich am 21. Januar 2013 an, aus dem Grund, weil 2010 meine Frau ganz plötzlich durch einen ärztlichen Behandlungsfehler verstorben war. Mhm. Und in der Zeit ich dann auch nicht mehr zurechtkam und dann so Ende 2012 mir das Leben nehmen wollte und im letzten Moment, wenn mein Nachbar das irgendwie mitbekommen hatte, mich noch abfangen konnte, die Frau dazu gerufen hat und einen Strick abgeschnitten hat. Danach hatte ich noch einige Versuche dann getätigt gehabt. Mhm. Und daraufhin hatte ich dann entschlossen, weil ich deine Sendung sehr, sehr viele Jahre ständig gesehen habe, mal bei dir anzurufen und dann von dir so aufbauende Hinweise bekommen habe, die mich dann praktisch von dem Weg mehr oder weniger abgebracht haben. Das freut mich sehr zu hören. Das war wirklich, und deswegen, wie gesagt, auch diesen Dank an euch alle nochmal ganz herzlich. Das freut mich sehr, Werner. In dieser Sendung hatte das die Ingrid mitgehört. Mhm. Und wo wir das Gespräch zu Ende hatten, dann hatte sie dort angerufen gehabt und die Telefonnummer von mir zu haben. Die konnte aber nicht rausgegeben werden. Ihr wurde mitgeteilt, dann müsste ich angerufen werden und sie dann anrufen. Und so haben wir das auch dann getätigt, sodass ich am selben Abend nach circa 5 Minuten schon das Gespräch geführt hatte. Nicht? Und das war für mich insofern schon so bewegend gewesen, einmal diese Ausführung ihrerseits auch. Nicht? Und dann die ganze Situation, denn sie hat auch 2010 ihren Ehemann verloren, nicht, der ist gestorben. Nicht? Und diese ganze Sache hat mich dann bewogen und bei mir eigentlich Gefühle geweckt, dass ich mir gesagt habe, das könnte eine Partnerin fürs Leben werden. Mhm. Aber in unserem zweiten Gespräch hat sich dann herausgestellt, dass sie zurzeit eine Bindung hatte und ich dann mir gesagt habe, also alles mache ich aber eins nicht, dass ich da reingehe und diese Bindung auflöse. Nicht? Aber ich halte immer weiterhin geblieben zu Telefonaten, die wir ausgiebig geführt haben. Aber ich will nur mal festhalten, was ich ja ganz verrückt finde, dass Ingrid war im Publikum hier bei uns, als du mit mir gesprochen hast. Nein, ich habe das am Radio gehört. Ja, natürlich. Ja, das meine ich mit Publikum. Ja. Du warst also vor dem Radio oder vor dem Fernsehen, so meine ich das mit Publikum. Hallo Jürgen, ja. Ja, hallo Ingrid. Was hat dir denn an Werner so gefallen? Es hat mich bewegt, dass er so Schwierigkeiten hatte, aus diesem Loch rauszukommen. Mhm. Und weil ich das selber erlebt habe, ich war fast so weit, dass ich mich auch einschließen wollte. Ja. Und dann habe ich gedacht, du musst den Mann anrufen, der muss irgendwas tun, dass er unter Leute kommt. Und das war irgendwie Sympathie auf und den... Und so sind wir ins Gespräch gekommen, haben hier und da immer wieder mal telefoniert, 2 Jahre lang. So, aber du warst ja in einer Beziehung, hat er gerade gesagt. Ja, aber deshalb kann ich mich ja um andere Leute kümmern, oder? Und ja, natürlich. Und das heißt, ihr habt 2 Jahre miteinander telefoniert. Telefoniert, nur telefoniert. Und wir haben uns vor 6 Wochen das erste Mal gesehen. Nein, das ist ja ein Ding. Ja. Das ist ja ein Ding. Vor 6 aber Wochen das erste Mal. Aber wir hatten am Telefon schon Sympathien. Und an diesem Tag, am zweiten Treffen, hat sich die Verbindung aufgelöst mit meinem Ex. Und seitdem sind wir zusammen. Hat sich die Verbindung aufgelöst wegen Werner? Ja, wegen ihm. Nein, wegen dem anderen. Wegen dem Ex. Nee, ich meine, hat sich die Beziehung zu deinem Partner wegen Werner aufgelöst? Nein. Das hatte damit nichts zu tun. Andere Gründe waren das. Das passte einfach da. Ja. Ja, andere Gründe, genau. Der hatte mich, also, ich will das jetzt nicht ausführen. Nee, brauchen wir doch nicht. Das passte nicht mehr. Wie weit wohnt ihr denn auseinander, Ingrid? 23 Kilometer. Ach ja, gut. Das ist ein Kleckschen. Wie oft habt ihr euch jetzt in den letzten 6 Wochen gesehen? Dreimal? Heute sind wir das erste Mal die Nacht zusammen. Wow. Wow, aber das ist eine ganz große Ehre für uns, für mich, dass ihr... Ja, deswegen rufen wir dich ja auch an. Wir wollten dir das erzählen. Dass ihr die erste Nacht quasi mit mir beginnt und gleich... Ja, genau. Und gleich geht's schön kuscheln. Ja, genau. Ja, Ingrid, verliebt, ne, oder? Ja, ganz richtig, genau. Werner auch? Ja, klar. Wir haben auch so die Gleichklang. Bitte? Wir haben irgendwie den Draht zueinander. Ja, das ist ja wirklich eine tolle Geschichte. Das ist irre. Das ist total irre. Geschichte. Das musste so sein, dass die 2 Jahre noch dazwischen waren. Die 2 Jahre sind dazwischen und das sind nur 23 Kilometer. Und du wohnst auch in Gummersbach, ne? Oder nicht mehr? Nein. Ich habe in Wiel gewohnt früher. Ah, guck. Und jetzt wohne ich in Emsland. So, jetzt verbringt ihr beide heute eure erste Nacht miteinander. Ja. Das heißt auch, ich frage jetzt mal ganz indiskret, auch der erste Sex, ne? Ist das? Den hatten wir schon davor. Ach, den hatten wir schon, was? Ja. Ah. Ja. Mensch, das ist aber eine sehr schöne Geschichte. Das ist wirklich super, ja. Das musst du so sein. Das freut mich sehr. Eine ganz tolle Geschichte. Ingrid, Werner, ich wünsche euch wirklich alles Glück der Welt. Danke, dir auch. Und ich will euch jetzt gar nicht von der schönen Nacht weiter fernhalten. Nee, Moment mal, der Werner möchte dir noch was sagen. Ja, gerne. Ich möchte gerne ein Autogramm. Ah, das machen wir gerne. Super, dann danke. Rufen wir gleich nochmal an. Das war's. Hallo, ganz kurz nochmal. Wie ich schon mal sagte, weil ich die Sendung so oft gesehen habe und dich eigentlich als mein Lebensretter hinstelle. Das muss ich mal sagen, nicht, weil du hast mir so viel gegeben, das konnte mir kein anderer geben und das hat mich auch so beflügelt, psychisch und physisch nicht, dass ich praktisch den Schritt gehen konnte, den ich gegangen bin und heute eigentlich glücklich bin. Das, sag mal, Werner, noch eine Frage zu damals, zu der dunklen Zeit, ja. Dieser Suizidversuch. Was hast du da genau gemacht? Ja, ich habe eine überdachte Terrasse bei mir, 4x6 Meter. Und da habe ich so ein Bindereb genommen, wo die Bauern praktisch das Heu mit zusammen, wenn sie heulen, eben mit einem Binden, nicht? Und den habe ich mir genommen gehabt und habe den an den Winkel oben, der den Balken war, immer versucht durchzuschmeißen, auch gelungen. Und mein Nachbar über mir, der hat das irgendwie mitgekriegt, dass ich dann mal durchschmeiße, nicht? Und wo der durch war, habe ich dann einen Knoten gemacht, an der Seite Schlinge, habe mir einen Steintopf hingestellt, nicht? Und dann die Schlinge um den Hals schon und war gerade, dass ich abspringen wollte oder wo schon war. Und dann kam er hinterrücks an und hat mich abgefangen. Und kurios war eigentlich, ich habe sonst immer meine Gartentür abgeschlossen gehabt, immer. Und an dem Tag, ich kann es heute noch nicht erklären, warum nicht, war die offen. Und er war so geistesgegenwärtig, er hat gar nicht erst bei mir geklingelt, sondern ist sofort runtergerannt, hinten rum, kam durch die Gartentür und hat mich da, wie gesagt, gerettet. Ja. In letzter Sekunde. Ja, in letzter Sekunde. Ja. In der letzten Sekunde, ja. Es musste alles so sein. Ja, es sollte alles so sein, sagt Engel. Du hattest mir noch gesagt, ja, Abdana, denk da dran, du hast Kinder und Enkelkinder, für die bist du da. Mhm. Und das hat mich, wie gesagt, nachher so beflügelt und bewogen, dass ich gesagt habe, ja doch, es gibt im Leben noch etwas anderes. Und jetzt habe ich es erlebt und dafür bin ich euch so, so dankbar. Und das habe ich, das war der Grund, warum ich ihn sprechen wollte. Ja. Ihn da vor zu retten, vor dieser dummen Tat. Ja, ja, ich verstehe. Also ich freue mich, wir freuen uns wirklich sehr, Ingrid und Werner. Und wie gesagt, wir wünschen alles Glück der Welt. Wir rufen euch nochmal kurz an wegen der Anschrift. Und ansonsten wünsche ich eine zauberhafte, schöne Nacht euch beiden. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss zusammen, ciao. Und bitte ein Autogramm, ja? Bitte? Bitte noch ein Autogramm. Ja, ja, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Ciao. Tschüss. Das ist aber eine schöne Liebesgeschichte. Werner 75 und Ingrid 69, so war es genau. Hier ist Manfred. Manfred ist 67 Jahre alt. Guten Morgen, Manfred. Grüß dich, lieber Domian. Manfred, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich endlich mal durchgekommen bin bei dir. Um was geht's denn bei dir? Ja, wie gesagt, es geht um meinen Bruder. Der ist also total übergewichtig. Der hat 235 Kilo. Oh, wie groß ist er? Ungefähr. Ja. Kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Also normale Größe. Ja, ja, in jedem Fall. Ja, 1,75, 1,80 vielleicht sowas in der Kante. Ja, ja, ja, ja. 235 Kilo wichtig. Kilo, jawohl. Das ist ja starker Tobak. Das kannst du wohl sagen. Und das macht mir auch unheimliche Sorgen. Lebt der Bruder alleine? Ja. Wie kann er sich denn noch selbst behelfen, der Bruder? Ja gut, in dem Sinne noch, er kocht hin und wieder mal selber. Aber im Großen und Ganzen erledige ich alles für ihn. Also er lebt alleine in einer Wohnung? Ja. Ja. Und du kümmerst dich so um ihn, kaufst richtig, ein richtig. Haushalt ein bisschen und er kocht selbst oder kochst du für ihn? Ja, ich koche auch hauptsächlich für ihn mit. Was kocht ihr denn da dann immer? Welche Mengen? Erzähl mal. Ja, wie gesagt, es kommt ganz drauf an, was ich dann mache. Gell? Schweinefleisch oder Rindfleisch und Nudeln. Sag mal so die Menge, was verdrückt er denn so? Ja. Dann fangen wir mit den Nudeln an. Wie viele Nudeln kostet er für ihn? Ungefähr dreiviertel Pfund. Dreiviertel Pfund. Ja. Und wie viel Fleisch für eine Portion? Ja, das kommt ganz drauf an. Ne? Wie gesagt, wie viel Fleisch ich habe für ihn. Gekauft habe auch. Und auch für mich natürlich. Gell? Wie machst du nicht so? Wie kochst du denn, wie machst du denn die Soßen zum Beispiel? Kommt da viel Sahne ran, Fett ran? Nee, Sahne weniger, aber sagen wir mal, Fett in dem Sinne schon etwas. Was isst er denn so zum Frühstück zum Beispiel? Ja, wie gesagt, er hat immer Kürbiskernbrot da. Und dann Frischwurstbelag. Wie viel Bitterchen, wie viel Brote isst er denn zum Frühstück? Domian, das kann ich nicht sagen. Das meistens in jedem Fall immer zwei Stück. Zwei, na gut, das geht ja. Zwei normale Schnitten. Zwei Schnitten, das ja, ist ja nicht ja, so viel. Ja, ja. Aber wenn du einkaufst, dann halt, ja. Das heißt, du kann er nicht mehr rausgehen? Nee, er geht nicht mehr raus. Er bewegt sich ja kaum noch. Und das ist ja meine große Sorge. Wie überhaupt kann er sich denn noch bewegen? Ja, wie gesagt, also sehr wenig. Und wenn er sich bewegt, dann muss er sich jede zwei, drei Minuten hinsetzen und wieder erholen. Aber so in der Wohnung kann er noch vom Sofa zum Klo kann er gehen? Ja, das in jedem Fall. Das und da. wenn er sich sehr anstrengt, kann er auch noch rausgehen? Ja, aber da muss er sich schon sehr anstrengen. Muss er sich sehr anstrengen. So, jetzt nochmal zum Einkaufen. Wenn du einkaufen gehst, hast du ja einen Überblick, was er alles so vertilgt und verdrückt. Hast du denn für dich den... Meine Wünsche frage ich ihn ja immer ab. Ja, aber hast du nicht den Eindruck, dass du da sehr große Mengen hinschaffst in die Wohnung? Ja, gewissermaßen ja, teilweise ja. Denn von nix kommt nix, ne? Von nix kommt nix. Richtig, richtig. Das heißt, er langt auch sehr zu mit dem Essen. Ja, in jedem Fall. Habt ihr beiden Männer denn, ich meine, es ist dein Bruder, habt ihr denn da mal ganz offene Worte gesprochen, dass das alles nicht geht eigentlich? Ja, ich mache ihm immer klar, dass ich mir große Sorgen um ihn mache. Aber du kaufst ihm den ganzen Kram ein? Ja. Eigentlich müsstest du sagen, pass mal auf, ich kaufe dir nur noch die Hälfte ein, damit musst du auskommen. Ja, normalerweise ja. Eigentlich schon. Wurde mir schon von mehreren Seiten geraten. Haben andere Leute auch schon gesagt. Richtig, richtig. So trägst du ja, um es mal salopp zu sagen, trägst du ja dabei, dass der Bruder quasi gemästet wird. Gewissermaßen ja. Was sagt er denn so dazu? Wenn ich ihm sage, dass ich mir große Sorgen mache, eben weil er sich nicht mehr bewegt und nicht mehr rausgeht und, da sagt er, du brauchst keine Sorgen zu machen. Mir geht's gut. Ja, von wegen. Wie alt ist denn dein Bruder, Manfred? 57. Und wie lange ist er schon so übergewichtig? Ja, das geht jetzt schon über Jahre. Nun muss man dabei sagen, er hat letztes Jahr mal den großen Angriff gestartet und ist sehr viel schwimmen gegangen und hat auch viel Radtouren unternommen und. Und da hat er innerhalb von, ja, ich weiß jetzt nicht genau den Zeitraum, hat er 50 Kilo abgenommen. Oh, das ist natürlich eine tolle Leistung. Eben. Und da war er auch richtig fit drauf. Und wie kam das, dass das dann alles wieder vorbei war, die Aktivitäten? Ja, ich kann es dir nicht genau sagen. Das ist, wie gesagt, das war voriges Jahr. Ja, ist ja noch gar nicht so lange her. Nee. Er hat keine Partnerin? Nein. Hat er denn bis vor einer gewissen Zeit, als es vielleicht noch ging, gearbeitet? Ja, selbstverständlich. Aber er ist hochintelligent und war bei der Justiz beschäftigt. Ah ja, aber jetzt geht das nicht mehr. Nein, ist ja pensioniert. Früh pensioniert dann. Ja, wahrscheinlich. Richtig. Ja. Wie geht es ihm denn so überhaupt gesundheitlich? Herz, Zuckerwerte und was, ja, was alles? Äußerte, er sagte, es wäre alles in Ordnung. Aber jetzt, man muss dabei sagen, er konsultiert keinen Arzt mehr. Was macht er denn den ganzen Tag? Ja, Computer, Fernsehen. Hast du denn eine Frau? Nein, ich bin auch solo. Und wie weit entfernt von ihm wohnst du? Ungefähr mit dem Auto, ungefähr 5 Minuten. Ach so, um die Ecke sozusagen. Richtig. Wer hat denn das zu dir gesagt, was ich gerade auch gesagt habe, dass du ihn quasi ja sehr unterstützt in seiner Fettleibigkeit? Ja, das haben mir schon mehrere Leute gesagt. Wie zum Beispiel mein Freund, und den der Klaus Dieter auch sehr gut kennt. Mhm. Ja, und er meinte auch, ich sollte das sein lassen. Ja, aber ich kann das gewissermaßen nicht. Eigentlich, Manfred, musst du an deine Verantwortung selbst denken, die du hast. Du sollst ja deinem Bruder helfen, darum geht's ja gar nicht. Du sollst ihn unterstützen, aber du darfst ihn nicht unterstützen auf dem falschen Weg. Und er rennt ja, ja jetzt offensichtlich in sein Unglück, wenn das so weitergeht. Du müsstest, ja. Eigentlich müsstest du ihm sagen, pass auf, lieber Bruder, ich mache alles für dich, aber ich kaufe nicht mehr dieses ganze fettige Zeug und diese Mengen ein. Ich kaufe in einem bestimmten Maß ein, damit du zu essen hast, aber mehr kaufe ich nicht ein. Nimm's mir nicht übel, aber ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Das müsstest du ihm eigentlich sagen. Ja, ja, ja. Das habe ich ihm auch schon mehrmals gesagt. Was sagt er denn dann? Ja, aber wie gesagt, er steckt ja auch immer schon wieder zurück zum Teil. Wenn ich ihm sage, zum Beispiel, ich kaufe dir Lachs oder Lachs geht ja noch, das ist ja noch verhältnismäßig gering, aber zum Beispiel andere Sachen, dann sagt er, nein, lass das. Wie heute habe ich ihm vorgeschlagen, ihm Reibekuchen zu kaufen. Mhm. Fertig gebraten. Auch schon zu fettig. Selbst Reibekuchen sind überhaupt nicht gut. Was kaufst du ihm denn sonst noch so ein, wo du auch schon ein schlechtes Gefühl bei hast? Ja. Das sind noch andere Sachen. Ja, wie gesagt, ich kann das so jetzt im Einzelnen nicht konkret sagen. Sind es denn auch viel Süßigkeiten zum Beispiel? Nein, weniger. Süßigkeiten weniger. Aber eher fettige Sachen. Wurst, Käse. Ja. Und wie ist es mit Getränken? Auch so Limonaden oder Cola, sowas? Limonaden trinkt doch bloß, dass kalorienfrei ist. Okay, aber es muss ja viel, es müssen ja sehr viele Kalorien zusammenkommen, damit er so zu hat nehmen können. Ja, klar. Wieso geht er nicht mal in eine Klinik? Weißt du das? Ja, da hat er wahrscheinlich Angst davor. Wobei er ja schon voriges Jahr ein tolles Erfolgserlebnis hatte. Richtig, genau. Und das muss ihm doch Spaß gemacht haben, auch wieder so mehr am Leben teilnehmen zu können, Fahrrad zu fahren, schwimmen zu gehen. Das geht ja alles jetzt nicht mehr. Hat er auch. Und auf einmal hat er dann wieder so ein, ich weiß es nicht, wie es dazu kam. Hast du den Eindruck, dass er seelisch auch ein bisschen durchhängt? Gewissermaßen ja. Ja. Vielleicht. Wie gesagt, er war bis ungefähr vor vier, fünf Jahren war er verheiratet. Mhm. Dann hat die Frau sich von ihm getrennt. Hat das mit der Gewichtszunahme was zu tun? Nee, weniger. Aber vielleicht hat ihn die Trennung so umgehauen, dass er dadurch dann noch mehr zugenommen hat. Auch mit. Nicht, das nicht. Also Manfred, ich finde, gut, du kannst ihn nicht er ist ein eigenständiger Mensch und er ist für sich verantwortlich. Richtig. Ich würde aber an deiner Stelle das alles ein bisschen runterfahren. Und ihm vielleicht nochmal sehr nahelegen, dass er am besten in eine Klinik geht, wo er vielleicht auch psychologisch behandelt wird. Ja. Ja, das habe ich Ihnen schon mehrmals vorgeschlagen. Will er nicht. Das willigt er nicht ein. Wir werden dir jetzt mal ein paar Kliniken an die Hand geben, Manfred. Das heißt, meine Psychologin wird die jetzt mal raussuchen. Also so Kliniken, wo man gut psychotherapeutisch behandelt wird, aber eben auch in Sachen Übergewicht. Ja. Und dann könntest du ihm das ja vielleicht mal vorlegen und ihm das sagen, dass wir das empfohlen haben. Ja, das ist sehr lieb von dir. Mehr wirst du nicht machen können. Er entscheidet ja über sein Leben. Richtig. Aber es klingt schon sehr, wenn er jetzt noch mehr zunimmt, ist er irgendwann, liegt er nur noch im Bett. So wird es kommen. Ja, genau. Das ist ja auch meine große Sorge. Und irgendwann... Wird es irgendeine schwere Erkrankung geben, mit der er sich dann rumschlagen muss. Er kann ja vom Glück reden, dass er noch keine schwere Erkrankung hat. Das sage ich auch, ja klar. Manfred, also wir rufen dich jetzt nochmal an, das heißt Heike, meine Psychologin, und gibt dir die Sachen an die Hand. Du reichst das vielleicht an ihn weiter und appellierst nochmal an ihn und kauf weniger fettes Zeug ein. ja, mache ich gerne. Ja. Und den Rest muss er machen. Das muss er für sich entscheiden. Richtig, richtig. Lieber Manfred, du legst bitte auf und Heike meldet sich gleich bei dir. Alles klar, lieber Domian. Also, ich danke dir vielmals für deine sehr gerne Beratung und dein Team auch viele liebe Grüße. Ich bin das erste Mal heute bei dir durchgekommen. Richtig gerne. Und ich danke dir vielmals. Und ich wünsche dir für dein Ende des Jahres Ruhestand gewissermaßen. Alles Gute. Ich danke dir sehr herzlich. Sehr freundlich von dir, Manfred. Jetzt legst du auf und wir melden uns gleich. Alles klar. Tschüss, Domian. Ciao. Bis dann. Tschüss, ciao. Ruhestand wird das nicht. Aber der Bund war sehr freundlich und sehr nett. Bärbel ist 48. Guten Morgen, Bärbel. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Bärbel. Weswegen rufst du an? Ja, ich habe eigentlich am Freitag angerufen, weil am Freitag vor einem Jahr ist mein Mann verstorben. Am Freitag vor einem Jahr? Mhm. Wie alt ist dein Mann geworden, Bärbel? 53, leider nur. Das ist sehr jung. Ja. Warum? Und an was ist er verstorben? Er hatte Krebs und das war jetzt schon eine längere Krebserkrankung, auch ein sehr ungewöhnlicher Krebs. Und nämlich? Das war so ein Plattenepithelkarzinom, nennt sich das. Das fing also an am Oberkiefer, so von 2010 auf 2011. Da war dann eine ganz große Operation, da wurde der Oberkiefer im Prinzip entfernt und durch so einen künstlichen Gaumen ersetzt. Hm. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, der ganze Oberkiefer ist entfernt. Also es ging quasi bis zum Auge hoch, es war alles weg. Ach du lieber Gott, da fällt das ganze Gesicht doch ein. Sieht ein Mensch dann nicht ganz anders aus, wenn das entfernt wird? Also wie gesagt, da wurde dann im Prinzip so ein kompletter Gaumen nochmal wie so eine Plastik gemacht. Weil sonst hätte er auch ja gar nicht schlucken können oder so, ne? Oder sprechen. Ja, das Sprechen, das musste er im Prinzip, also er hatte dann auch, war dann auch beim Logopäden, dass das wieder klappt. Und ja, er hat halt immer total gekämpft. Er ist auch immer wieder arbeiten gegangen. Also das war ja schon eine sehr dramatische Operation. Ja. Gab es danach dann noch weitere Operationen? Ja, und zwar ist dann 2000, also das war eigentlich so total irre. Er hatte einfach im Prinzip wie so eine Stelle im Mund, die nicht verheilte. So fing das irgendwie an. Und dann wurde das relativ schnell wie so ein richtiger Blumenkohl und fraß sich so weiter. Es war also auch sehr aggressiv. Ja, also das ist dann operiert worden. Dann hatte er 2012 das Gleiche. Also es war aber keine Metastase, sondern wieder eine neue Erkrankung am Zungenrand. Also dann musste ein Stück von der Zunge weggenommen werden. Und das war der gleiche Krebs, die gleiche Krebsart. Ja, genau. Und da war der Oberkiefer ja schon weg, ne? Genau. So habe ich es verstanden, ja. Und dann ein Teil von der Zunge. Ja, genau. Und ja, dann haben uns im Prinzip da die Ärzte schon gesagt, dass das irgendwie so ungewöhnlich ist. Das ist eigentlich ein Krebs, den, ich sag mal, auch alte Männer bekommen, die sehr viel geraucht und sehr viel getrunken haben. Also über Jahre und keine Mundhygiene gemacht haben. Und das traf also alles nicht auf ihn zu. Es gibt es auch im Holzbereich irgendwie als Berufserkrankung. Ja, und dann haben die gesagt, das muss irgendwie sowas Genetisches sein, obwohl das eigentlich so in seiner Familie nicht bekannt ist. Als wenn da irgendwie was so genetisch ja entartet wäre, dass das immer wieder kommt. Ja, und dann hat er dann 2013 haben wir gedacht, ach super, es ist Ruhe. Es war aber keine Ruhe. Also 2014, dann Ostern, ging es dann unten am Unterkiefer, war dann wieder so eine Stelle. Gott. Ja. Und da ist dann im Prinzip, das war dann so aggressiv, da hat man noch nicht mal mehr gewartet, dass man, da ist der Unterkiefer rausgekommen und dann hat man eigentlich gar nicht mehr warten können, dass man das so anpasst, sondern dann hat er da so eine Platte reinbekommen. Ne? Also er hat den Unterkiefer auch weggenommen bekommen? Ja, ganz genau. Und dann eine Platte da rein, ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, Also da, ja, wo der Unterkiefer jetzt ist, wo die Zähne sind, einfach eine glatte Platte. Ja, das haben die, also das war schon wirklich ganz kunstvoll gemacht. Also die haben quasi Gewebe dann aus der Brust, das wurde quasi wie so hochgeklappt, also dann so verlegt in den Mund. Also er sah trotzdem, war er immer noch ein wunderschöner Mann. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Aber ich erahne gerade, Bärbel, was dein Mann für Leidenszeiten mitgemacht hat, was das für Qualen sicherlich waren. Ja, man kann sich das gar nicht vorstellen. Er hat dann auch dann im Sommer vorletztes Jahr war es ja dann schon, eine Chemo und Bestrahlung jeweils 30 Mal. Mhm. Und er wäre fast an der Chemotherapie schon verstorben. Und dann war natürlich auch im Mund durch die Bestrahlung. Es war nur noch rohes Fleisch, er konnte gar nicht mehr essen. Er ist dann über einen Port ernährt worden. Es war alles offen, es war alles roh. Er hat Blut gespuckt, dann hat er dann eine Pilzinfektion bekommen. Und er hatte trotzdem total, also wir haben hier ja fast trotzdem ein normales Leben geführt, ne, weil er sich einfach so total auf uns gefreut hat und er hat auch überhaupt nie gejammert und hatte auch immer noch den Anspruch, so möglichst wenig Morphium, also er wollte halt auch immer so ganz klar dabei sein und so und ist für mich schon so ein Held, ne, weil dann vor einem Jahr ist er gestorben. Ist der Krebs, hat der Krebs sich dann noch weiter ausgebreitet, dass er daran gestorben ist? Ja, das Problem war, also der ist dann metastasiert in die Lymphknoten. Er hatte ja schon an allen möglichen Stellen die Lymphknoten weg, aber es war dann metastasiert und dieser Krebs ist dann in die Lunge gegangen. Und es war dann also ganz, ganz schrecklich. Er hat dann über Weihnachten, Silvester waren wir in der Kur an der auf Sylt. Und dann hat er so einen Husten bekommen und da hat man sich erstmal gar nichts bei gedacht, weil ja viele dann so Reizklima erkältet sind oder so. Ja, und dann wird das aber, dann kriegt er auch so komisch Rückenschmerzen und er wurde immer kurzatmiger und dann habe ich gesagt, nee, du musst das untersuchen lassen. Und dann sah das schon ziemlich übel aus. Und letztendlich habe ich ihn dann wirklich, wir hatten Ostern noch zusammen, letztes Jahr Ostern. Und dann bin ich mit ihm auch noch mal diese ganz weite Strecke bis nach Heidelberg gefahren. Da ist ja dieses nationale Krebszentrum, auch um zu gucken, ob man noch was machen kann. Und die Rückfahrt, da hat er nur noch so gehechelt und kriegte keine Luft mehr. Und dann haben wir ihm auch ein Sauerstoffgerät klar gemacht, aber das hat er nur noch einen Tag gehabt. Und den nächsten Morgen ist er so hechelnd neben mir im Bett wach geworden, dass wir dann so zu seiner, nach Paradiese, so zu seiner Onkologie gefahren sind. Wie lange hat er dann noch gelebt? Ja, er ist dann ins Krankenhaus gekommen, auf Lungenentzündung behandelt worden. Und ja, dann ging das aber, es war so ein totales Auf und Ab. Es waren so 4 Tage, die war ich dann auch mit ihm im Krankenhaus. War er in diesen 4 Tagen noch bei Bewusstsein? Ja, klar, War er bis zum Schluss bei Bewusstsein? Ich sag mal so, ich habe so jetzt im Nachhinein so das Gefühl, also wir haben eine Tochter und einen Hund und ich war jetzt die ganzen Tage bei ihm. Und so dienstags nachmittags hatte ich eigentlich so das Gefühl, es ist jetzt ganz okay, ich kann mal eben nach Hause fahren und ein paar Sachen holen und so weiter. Und dann rief er mich abends an und fragte so, war eigentlich für mich so gut drauf und sagte so, kommst du gleich und bringst du mir noch das und das und jenes mit. Er konnte sogar telefonieren da noch. Ja. Und ich hab gedacht, boah, super. Also das war für mich ein gutes Zeichen. Ich habe ihm dann noch unsere Tochter kurz gegeben. Die war bei einer Freundin untergebracht. Und bin dann so wirklich, wirklich guter Dinge eigentlich so in den Sonnenuntergang zu ihm hingefahren und komme am Schwesternzimmer vorbei und sag so, ach Mensch, er ist aber richtig gut drauf, ne? Und sie sagte, nein, es geht ihm ganz, ganz schlecht. Da hat er sich also vor dem Anruf extra noch Morphium geben lassen. Und dann dann kam ich in das Zimmer rein und dann habe ich einfach gemerkt, er war nicht gut drauf. Und das war quasi so seine letzte Kraftanstrengung, glaube ich, dieser Anruf. Und dann hat er sich einmal so aufgesetzt, weil er musste. Mhm. Und da habe ich gesehen, wie sich das ganze Gesicht verändert hat. Es war so ganz, ganz aufgedunsen. Ihm ging es ganz schlecht. Und ist er während dieses Besuches dann gestorben? Nein, er hat dann auch noch die Nacht überlebt. Und er wollte dann auch den nächsten Morgen sich noch selber waschen. Das hat aber dann nicht geklappt. Und warst du in den letzten Minuten bei ihm? Ja. Ja. Also das war auch nochmal so total dramatisch. Wir hatten also ganz tolle Unterstützung von einer Palliativschwester. Aber ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst. Also ich habe irgendwie gemerkt, ich war zwar bei ihm im Zimmer, aber ich konnte nicht mehr ganz nah bei ihm sein. Mhm. Irgendwie spürt man das, wenn jemand stirbt oder geht oder so. Irgendwie ist dann da sowas. War ihm... Glaubst du, dass ihm in der allerletzten Phase, in den letzten Tagen klar war, dass er ganz kurz davor ist zu gehen? Ich glaube, dass ihm das seit diesem Dienstagabend, wo wir uns so gesehen haben, und ich habe so gesagt, ey, ja, dir geht's aber richtig übel. Ich glaube, da hat er das gemerkt. Und viel, viel später hat meine Tochter so geweint und hat so gesagt, ich habe mich gar nicht richtig vom Papa verabschiedet. Und dann habe ich so gesagt, ja, du hast doch noch mit ihm telefoniert. Was hat er denn da gesagt? Mhm. Und da hat sie, also als er so gesagt hat, bring mir noch das und das und das mit, da hat er zu ihr gesagt, Schatz, ich hab dich total lieb und pass gut auf Mama auf. Das also war, da hat er sich schon von ihr... Ja, das war sein Abschied. Ja. Mhm. Und ich hab's nicht gewusst, ne? Davis, hast du uns eine ungeheure Leidenszeit erzählt über deinen Mann, von deinem Mann? Eine ungeheure Leidenszeit. Ja. Als er dann gestorben ist, nach all diesen Dramen, die ihr da miteinander erlebt habt, gab es einen Hauch der Erleichterung in dir, dass du gedacht hast, er hat es geschafft? Nee, eigentlich nicht, weil er, ach, wie soll ich das sagen, auch in diesem Jahr, wo es ihm ganz, ganz schlecht ging, wir haben noch, alle haben gesagt, ihr seid verrückt, wir haben noch einen völlig wilden Urlaub gemacht. Wir waren an drei ganz weit auseinandergelegenen Orten und ich habe dann überall eine Onkologie und so eine Versorgung klar gemacht. Und das war ein richtig toller Urlaub. Er hat aufgelebt. Aber schön, dass ihr so schöne gemacht Fotos. Habt. Ja. Ja, total. Mhm. Ne? Oder was ich auch so völlig irre finde, ich war dann draußen und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, also ich habe so versucht, so ein paar Sachen zu klären mit meiner Tochter, mit meinem Hund und so weiter. Und ich habe immer gespürt, ich muss wieder in das Zimmer reingehen. Und als ich dann in das Zimmer kam, lag er auf der Seite und atmete nicht mehr. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, jetzt warst du die ganze Zeit hier und während du da draußen telefoniert hast, ist er gestorben. Und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, oh Hase, das tut mir so leid, ich wollte doch bei dir sein und so. Und das war völlig irre und dann setzte seine Atmung wieder ein. Jetzt ist das Ganze ein Jahr vorbei, Bärbel. Ja. Wie geht es dir heute? Das ist so sehr wechselhaft. Weil es ist natürlich erstmal sehr viel zu erledigen gewesen. Und jetzt mit so einem gewissen Abstand wird mir erst bewusst, ich habe ihn damals gar nicht so krank gesehen. Weil wir auch immer so zusammen gekämpft haben. Und wenn ich jetzt so die Videos oder Fotos sehe, da sehe ich erst, boah, klar. Mein Gott, wie krank oder wie schlecht ging es ihm auch. Weißt du, Bärbel, ich finde an der Geschichte so toll, dass ihr beide einmal so zusammengehalten habt und dass ihr so schöne Sachen gemacht habt miteinander, bis zur letzten Möglichkeit sozusagen, auch der Sylt-Urlaub dann nochmal. Ich glaube, das war der tollste Liebesdienst, auch den du ihm erweisen konntest, dass du ihn so toll begleitet hast bis zum Schluss und ihm noch so viele schöne Dinge ermöglicht hast. Das finde ich ganz toll. Das finde ich auch tröstlich in der ganzen Traurigkeit. Ja, das ist irgendwie ganz schön, dass ich weiß, wir sind am 22.02. letztes Jahr, also genau auch kurz bevor er gestorben ist, waren wir genau 22 Jahre zusammen. Und ich habe immer gedacht, da war ja schon irgendwie klar. Wir wussten zwar nicht, wann es passiert, aber wir wussten irgendwie, haben sie uns alle gesagt, dass es passiert. Aber wir haben immer gesagt, wir können ohne Hoffnung nicht leben. Ohne Hoffnung geht es nicht, egal wie, weil wir sind ja beide noch da. Und es ist einfach so schön, weil es so rund war. Es ist nicht offen geblieben. Liebe Bärbel, ich würde jetzt gerne mit dir persönlich noch gerne weitersprechen, vor allen Dingen auch darüber, wie es dir jetzt so geht und wie du deine Zeit gestaltest. Jetzt ist uns die Zeit ein bisschen weggelaufen, weil du uns eure Geschichte erzählt hast. Das war ja auch sehr wichtig. Deswegen würde ich gerne jetzt hier einen Schnitt machen, eine Unterbrechung. Und wir rufen dich gleich nochmal in Ruhe vom Hintergrund aus nochmal an. Dürfen wir das? Ja, dann melden wir uns gleich bei dir nochmal. Ja, und ich würde auch gerne ein Autogramm haben. Sehr gerne. Kannst du gleich der Heike die Adresse sagen. Ich wünsche von Herzen viel Kraft für die weitere Zeit. Und hege und pflege diese wunderschönen Erinnerungen, die du mit deinem Mann hattest. Ja, das mache ich. Das ist etwas sehr Wertvolles, was dich dein ganzes Leben begleiten wird. Ja, das glaube ich auch. Alles Gute von Herzen. Ja, wünsche ich dir auch. Danke. Alles Gute, auch wenn du dann aufhörst, wünsche ich dir auch eine schöne Zeit und dass du das dann mal genießen kannst nachts. Genau. Dankeschön, Bärbel. Auf Wiederhören. Okay. Tschüss. Ja, tschüss. Und hier ist Johannes. Johannes ist 39. Guten Morgen, Johannes. Hallo, Johannes. Jetzt haben wir... Ich glaube, ein technisches Problem. Ich höre Johannes nicht. Und die anderen Anrufer auf meinem Computer sind verschwunden. Dann erzähle ich euch noch mal ein bisschen was zu unserem Thema übermorgen. Ich habe es ja gerade schon angekündigt. Also das Thema wird heißen Körperflüssigkeiten. Und ich möchte natürlich erstmal mit Leuten reden, die das als Fetisch sehen, die Körperflüssigkeiten als Fetisch begreifen in allen Varianten und uns darüber erzählen wollen. Und vom Blut bis hin zum Urin. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die halt auch krankheitsbedingt mit Körperflüssigkeiten zu tun haben oder zu kämpfen haben, vielleicht durch Inkontinenz, vielleicht durch die Bluterkrankheit oder was auch immer. Ihr könnt euch wie immer anmelden unter domian@wdr.de oder am Mittwoch vor der Sendung, wie immer ab 0 Uhr anrufen oder natürlich während der Sendung Körperflüssigkeiten. Wir versuchen eine neue Möglichkeit mit Johannes. Hallo Johannes. Ja, hallo. Ja, jetzt bin ich da. Das ist sehr schön. Hallo Johannes, du bist 39. Genau, schön mit dir zu sprechen. Ja, das gebe ich zurück. Um was geht's denn, Johannes? Ja, also ich habe also eine Prostituierte kennengelernt und da war ich im Bordell gewesen und die ist meine Freundin geworden. Ja. Eine ungewöhnliche Geschichte. Ja. Wie oft warst du bei dieser Prostituierten gewesen? Ja, also bezahlt habe ich da eigentlich nur einmal jetzt, um mit ihr jetzt zusammen zu sein. Aber da hatten wir keinen Geschlechtsverkehr und bis heute hatte ich auch noch keinen Geschlechtsverkehr mit ihr. Ja, du hast sie nur einmal getroffen? Und im Bordell selbst. Im Bordell. Aber du bist schon hingegangen, um mit ihr Sex zu haben? Ja, genau. Gehst rein ins Zimmer oder wo immer sie war? Ja, und dann hat sie mich gefragt, also ob ich denn eine Freundin hätte. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nein. Und sie fragt mich daraufhin, ja, wieso denn eigentlich nicht? Ja, dann habe ich gesagt, ja, schau mich doch an, ich habe ein bisschen schiefe Nase, ich kann keine Kinder kriegen, ich habe nicht fertig studiert, ich habe alles Mögliche an negativen Voraussetzungen. Und da habe ich dann gesagt, das ist ja eigentlich kein Wunder. Und dann habe ich gesagt, dann hat sie mich gefragt, ob ich jetzt dann eigentlich ihr Freund werden wollte. Moment mal, das ist doch alles ein bisschen bizarre. Beim ersten Mal fragt sie dann, ach, willst du nicht mein Freund werden? Und dann hast du gesagt, gar nicht, möchte dein Freund werden. Ah nee, Entschuldigung, ich war jetzt ein bisschen verwirrt, weil ich seine Stimme nicht mehr gehört habe. Es war ein bisschen anders. Dann hat sie gesagt, das macht ja gar nichts. Ja. Und dann habe ich gefragt, so rum, gut, dann könnten wir es ja probieren. So, dann habe ich sie das gefragt. Hast du das ernst gemeint? Ja, ich habe das ernst gemeint. Aber das ist eine komische Situation. Wenn ich einmal, das allererste Mal einen Menschen sehe und man spricht so und dann sagt man gleich, ja, dann können wir ja zusammen sein. Ja, aber mir war das eigentlich egal, weil ich habe seit 16 Jahren keine Beziehung mehr gehabt. Und ich suche einfach nur, dann, ich habe schon sehr lange eine Frau gesucht, die einfach nur neben mir liegt und die ich gern haben kann, so, weißt du? Jetzt will ich mal ein bisschen noch, tu mal Butter bei die Fische. Wie lange seid ihr jetzt zusammen? Ja, seit eigentlich 8 bis 9 Wochen erst. Ach so, ich dachte, das wäre schon so eine richtige große Nummer gewesen. 8 bis 9 Wochen. Jetzt, ja. Ich bin natürlich skeptisch. Ja, das ist hast auch du, eigentlich begründet. Ja, genau. Sie ist nämlich dann nach so 2 Wochen, ist sie dann auch zurückgefahren nach Rumänien, weil sie nämlich ein Haus abzubezahlen hatte. Ah, hallo. Ich ahne schon was. Ja. Und du sollst Geld zahlen. Ich habe ihr da also ständig was dazu geschustert. Wie viel Geld hast du ihr bisher schon gegeben? 10.000 Euro. Ach, das gibt's ja nicht, Johannes. Doch, habe ich. Wie kann man denn so dumm sein, Mensch? Ja, also es war halt tatsächlich so gewesen, dass ich ihr geraten habe, dass sie das Haus, so wie es ist, unbezahlt halt für weniger Geld verkauft. Und dann hat sie das also nicht hingekriegt in Rumänien bei den Banken. Und sie hat anstattdessen gesagt, dass sie das Geld schneller abbezahlen wird, damit sie mehr Zeit haben wird für mich. Ist ja auch alles egal, was sie gesagt hat, was sie gemacht hat. Entscheidend ist, dass du ihr 10.000 Euro gegeben hast und das Geld ist futsch. Ja, war. Und also, wahrscheinlich ist die Frau auch futsch, wenn die merkt, dass sie nicht mehr bei dir raussaugen kann. Also wahrscheinlich ist es so, dass es nicht ganz klar ist, ob sie es zurückzahlt im Moment. Weil sie hat immer mal wieder gesagt, ja, auf jeden Fall wird sie es zurückzahlen. Johannes, die Sendung ist gleich rum. Sei nicht so naiv, sei vorsichtig und gib erstmal keinen Pfennig mehr. Nichts, gib hier gar nichts, keinen Cent. Ich muss Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Wir melden uns aber gleich nochmal bei dir, das ist mir wichtig. In der Technik, Tim Lohnke, morgen sind wir auch wieder da. Ein Radio ist live. Bis dahin und wieder Fernsehen. Ciao.